Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Der Autor Philippe Lasband wurde 1964 in Teheran geboren. Er ist Belgier und lebt in Brüssel. Das Stück Les Témoins, die Zeugen, war 2005 beim Off-Theater-Festival in Avignon zu sehen. Plasband hatte es selbst inszeniert. Auf der kleinen Bühne waren zwei Schauspieler. Aber zu sehen und zu hören war ein ganzes Dorf. Plasband hat für sein Stück eine nicht ganz ferne, aber sehr verlassene Gegend Europas, vielleicht Belgiens, erfunden. Wahrscheinlich in den späten 30er Jahren dieses Jahrhunderts. Die intensive und sehr eigenartige Sprache mancher Figuren, die spannende Handlung und die geschickte Art, Szenen schnell miteinander zu verknüpfen, lockten uns, das Stück ins Radio zu bringen. Die Zeugen in der Übersetzung von André Jöckle wurde ein personenreiches Hörspiel, in dem Musik und Geräusche ein reiches Leben führen. Der französische Komponist Christian Sanessy hat die opulente akustische Kulisse geschaffen. Marguerite Gâteau führte Regie und den Richter, der aus der Stadt kommt und in ein ziemlich unheimliches Dorf recherchiert, spielt Christian Redl. Nach dem Hörspiel, das 78 Minuten dauert, hören Sie ein kurzes Porträt des Autors. Die Zeugen. Ein Hörspiel von Philippe Lasband. Aus dem Französischen von André Jöckle. Komposition Christian Sanessy. Hätten Sie ein Zimmer frei? Gehen Sie. Gibt's hier noch ein Hotel? Haben alle dicht gemacht. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Die Schlüssel hängen. Sie haben leere Zimmer. Ich habe Weisung. Wenn er kommt, darf das Hotel nicht belegt sein. Zu schade. Sie sind mein erster Kunde seit 2 Wochen. Wer kommt? Ein Richter? Woher wissen Sie das? Soll das Hotel für den Richter leer bleiben? Je weniger Hiesigen er begegnet, desto besser. Haben Sie den Richter bereits gesehen? Ich erkenne den schon. Alle Richter sind 2 Meter groß und haben lange Schnauzer. Haben Sie alle einen Schnauzer? Um auf die Unschuldigen Eindruck zu machen und sie zu Schuldigen zu machen. Ihre Kleidung ist aus Seide. Sogar im Winter? Sie ziehen Pelze über. Fuchs. Nerz. Haben Sie denn schon mal einen Richter gesehen? Dutzende. Für einen Richter sind Sie ein gefundenes Fressen. Sie haben Ringe unter den Augen. Ein Richter sieht Ihnen den Verbrecher nur so an. Haben die Richter ein besonderes Unterscheidungsmerkmal? Sie meinen den Ring? Woran erkennt man den Ring? Es gibt da so eine Zeichnung. Wer ich sehe, ich würde fliehen. Was für eine Zeichnung? Eine Waage. Wie die hier? Wo haben Sie den her? Es ist verboten, ihn zu tragen. Außer man ist Richter. Der Jagdaufseher kann Sie auf der Stelle verhaften und töten lassen. Ist man Richter und trägt diesen Ring, muss die Polizei gehorchen, ohne im Geringsten zu zögern. Die Bürger müssen Fragen beantworten, ohne zu lügen. Die Hotelbesitzer müssen Sie einquartieren, ohne groß zu fragen. Sind Sie der Richter? Wäre ich's nicht, würde ich diesen Ring nicht tragen. Das tut mir jetzt aber schrecklich leid. Sie haben Angst vor mir. Aber ich bin nur im Namen des Gesetzes hier. Ich habe lediglich 3,5 Monate im Gefängnis gesessen. Für einen Richter mit 15-jähriger Laufbahn durchaus ehrenhaft. In der Tat gehen auf das Konto einiger, wiewohl renommierter und reputierlicher Richter, schon einige Jährchen Haft, habe ich mir sagen lassen. Aber ich darf mich vorstellen, ich hätte mich von Anfang an vorstellen sollen, Alice von Engelspaar, Ich habe Sie herberufen, im Namen des Gemeinderats natürlich, auf dessen Veranlassung hin natürlich auch. Sie sind die Bürgermeisterin? Eine der Verwaltungsbeamtinnen, da der Bürgermeister in Marienbourg weilt, wegen einer ewigen Krankheit. Und da Damien Liseau, der als Bürgermeister amtiert, bei Abwesenheit von Thomas, Bürgermeister Thomas Larignal, zu seiner Schwester nach England reiste. Eine 2-3-monatige Reise heutzutage. Auf mein Betreiben also sind Sie in dieser Angelegenheit hier, da jede Schlichtung leider unmöglich ist, mithin das Einschreiten eines Richters unvermeidlich und urkundlich befunden wurde. Wie Sie wahrscheinlich wissen, handelt es sich um eine Angelegenheit, die zumindest im Großen und Ganzen... Finden Sie es nicht ein bisschen lächerlich, in so einer Angelegenheit einen Richter aus einer der Hauptstädte herzuberufen? Von Ihrem Standpunkt aus ist mir gewiss begreiflich, dass es sich schlussendlich nur um einen nachbarschaftlichen Bagatellfall handelt, mit herzlich unerheblichen Begleitumständen. Aber Sie müssen wissen, Herr Richter, und das habe ich auch noch einmal im Anhang des Berichts vermerkt, der Ihnen expediert worden ist vom als Polizist amtierenden Jagdaufseher, Sie müssen wissen, dass dieser Streitfall seit über 7 Jahren die interkommunalen Beziehungen im Virumerwald verschlechtert, da jedes Gemeindemitglied für die eine Seite Partei ergriffen hat oder im Gegensatz dazu für die gegnerische Partei ergriffen hat. Im Laufe der Jahre mit derart vehementer Exponenz, dass zahllose Zerwürfnisse, Streitfälle und Scheidungen verursacht wurden. Jawohl, Scheidungen. Und so ist denn ein Eindringen einer externen Person in die dörfliche Blase vonnöten, um dem Abusus nun endlich den Garaus zu machen. Ich muss dennoch darauf hinweisen, dass ich persönlich... Danke. Vermutlich soll ich Ihnen meine Meinung zu... Nein. Es wäre dennoch von Interesse, wenn Sie auf einen Ratschlag von mir hören, da ich keine Angst vor... Ich habe das Dossier gelesen. Jetzt muss ich Gesichter sehen und Stimmen hören. Ich habe von einem Bier gehört. Ein Bier? Von hier? Aus diesem Dorf? Wer verzapft denn sowas? Im ganzen Virumerwald braut niemand Schwarzbier ohne Kontrolle der offiziellen Brauereisgilden. Und schon gar nicht Bier, das gesetzlich verboten ist, weil es obendrein versetzt ist mit illegalen Substanzen, darunter bestimmten Pilzen, die bei Überschreiten einer bestimmten Dosis tödlich sind, wenn auch nur halluzinogen wirken bei Unterschreitung dieser bestimmten Dosis. Denn dann wird ja... Ich will nicht in Sachen Bier ermitteln, ich will Bier trinken. Man ist ja angeblich kein richtiger Biertrinker, wenn man nicht Blaubier aus Tränje probiert hat. Wer hat Ihnen gesagt, dass es blau ist? Schiere Verleumdung. Denn ich kann Ihnen versichern, kein Bier wird auf der Basis von Virumerwasser gebraut und keins auch noch mit Salbei aromatisiert. Auf alle Fälle nicht im Umkreis dieser Teilgemeinde hier. Ich besorge mir das Bier, mit oder ohne Ihre Hilfe. Mir was vormachen wäre nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Ich bin der Richter. Ja, Herr Richter. Nach Richtern muss man sich richten. Ja, Herr Richter. Sie heißen also Loïc de Vos. Genau, Herr Richter. Wie sehen Sie die Angelegenheit, Herr Loïc de Vos? Macaire. Der muss, Herr Richter, einen Zaun bauen. Einen Zaun zwischen Ihrem und seinem Grundstück? Genau, Herr Richter. Und warum muss er? Weil das Vieh, Herr Richter. Was für Vieh? Wo das Vieh ist, da muss auch ein Zaun hin, Herr Richter. In den Unterlagen ist von Vieh keine Rede. Halten Sie Vieh? Nein, Herr Richter. Sie müssen Ihre guten Gründe haben, diesen Prozess anzustrengen. Können Sie mehr dazu sagen? Lieber nicht. Ne? Ihre Gründe verschweigen macht Ihre Lage nicht besser. Tut mir leid, Herr Richter. Kennen Sie besagten Kevin Macaire schon lange? Schon vor meiner Geburt. War er schon immer Ihr Feind? Ein Herz und eine Seele waren wir. Bis vor 7 Jahren, Herr Richter. Vor 7 Jahren sind wir Feinde geworden. Wegen der Zaunangelegenheit? Nicht nur, Herr Richter. Ich kann es Ihnen ja gleich sagen, da alles Ihnen sagen werden. Meine Frau hat mich verlassen. Sie hat sich mit Macaire zusammengetan. Aber ich nehme das dem Macaire nicht arg übel. Er spannt Ihnen die Frau aus und Sie nehmen es ihm nicht übel? Doch, schon, aber nicht arg übel. Sie kennen meine Frau nicht, Herr Richter. Und dann gibt's da die Gespenster, Herr Richter. Was? Gespenster in dieser Angelegenheit? Der Macaire hat Gespenster auf seinem Grundstück. Manchmal geistern sie zu mir rüber, verstehen Sie? Und ein Zaun täte die doch dran hindern. Nein, Gespenster sind Hirngespinste. Sie glauben nicht an Gespenster, Herr Richter? Ich mag sie nicht. Haben diese Gespenster einen Vertreter? Hierzulande benutzen wir den Ausdruck Vertreter nicht. Das ist Stadtgespenstersprache. Stadtgespenst und Landgespenst sind zwei Paar Schuhe. Inwiefern? Durch uns weht der Wind. Sie mögen Gespenster nicht, Herr Richter? Ich glaube nicht an Gespenster. Die Gespenster selber glauben nicht an die Gespenster. Wenn Sie kein Vertreter sind, wie nennt man Sie dann? Ich bin der Hausmeister. Sie haben mich kommen lassen? Nein. Loic DeVos und Kevin Macaire. Wegen ihrer Zaunangelegenheit. Wir helfen Ihnen, Herr Richter. Sie sind hierher gekommen, um das Böse zu bekämpfen. Ich bin hierher gekommen wegen dieser Zaunsache. Ich werde nur in Sachen Zaun ermitteln, einen Prozess führen und urteilen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Herr Gespensterhausmeister? Das Böse geht wieder um, Herr Richter. Vor Ihrer Nase. So schlimm? Nicht halb so schlimm. Aber auch nicht furchtbar schlimm. Ein vergewaltigtes, dann erwürgtes Mädchen ist für Sie nicht furchtbar schlimm? Kommt aufs Mädchen an, Herr Richter. Für uns nicht furchtbar schlimm. Oder gegen die Zaunangelegenheit. Die ist zum ersten Mal finde ich einen Leichnam. Sie? Noch nie eine Leiche gesehen? Ich habe Hunderte gesehen. Aber zum ersten Mal finde ich selbst eine am Tatort. Standen das Mädchen und Loic DeVos in Kontakt? Nein. Und mit Kevin Macaire? Kein Kontakt. Wer war das Mädchen? Niemand. Wie hieß sie? Kannten Sie sie? Kennen alle hier. Dann sagen Sie mir, wer sie war? Niemand, habe ich gesagt. Herr Jagdaufseher, ich stelle Ihnen Fragen. Sie müssen darauf antworten, ohne auszuweichen. Herr Richter. Sie sind ein Jagdaufseher, der als Schutzmann amtiert. Nur eine Unterfunktion der Ordnungskräfte. Sie unterstehen meiner Gewalt. Sie haben mir strikt und unverzüglich Folge zu leisten. Wenn Sie noch einmal ausweichen, verurteile ich Sie wegen Beamtenbeleidigung und lasse Ihnen in aller Öffentlichkeit den Hintern versohlen. Das werden Sie doch nicht allen Ernstes tun. Warum ist das mit dem Mädchen für Sie nicht furchtbar schlimm? Flaminsgör. Wer sind diese Flamen? Flamins. Seit wann sind Sie hier? Anfang der 60er im vorigen Jahrhundert gekommen. Der Großvater L. Der Urgroßvater der Kleinen. Sprechen Sie noch Flämisch? Vielleicht der Urgroßvater. Vielleicht hat er es vergessen. Er ist auch tot. Seit über 80 Jahren hier und Sie nennen sie immer noch die Flamins. Sind's halt. Flamins. Und Sie finden es nicht furchtbar schlimm. Arme Leute. Flamins-Gesindel. Das Gesetz schützt und verurteilt auch arme Leute. Was die saufen. Viele Leute trinken Land auf, Land ab. Besonders da es bei Ihnen angeblich ein Bier gibt. Was für ein Bier? Ein Blaubier. Gesöff saufen die. Panschen. Grillen nur rum. Sie ist nicht das erste Mädchen, das Sie tot auffinden? Siebtes. Seit wann? Seit 3 Jahren. Immer Kroppzeug. Zigeunerpack. Arabergören. Gören auf Durchzug. Ermittlung lohnt da nicht. Wie alt sind Sie? 28. Sie sind zu jung. Zu jung? Warum? Es waren Kinder. Sie sind vergewaltigt und getötet worden. Ja. Traurig. Nun gut. Gibt es denn in diesem Dorf keine Menschenseele, die so einen Zustand empört? Gibt es denn in diesem Dorf keine Menschenseele, die so einen Zustand stört? Bist du der Richter? Sind Sie der Vater des Opfers? Großvater. Sie war meine Enkelin. Das tut mir leid. Man hat sie beschmutzt, bevor man sie getötet hat. Du wirst mir den Drecksack finden, der das verbrochen hat. Weder der amtierende Polizeibeamte noch der Gemeinderat ordnen eine Ermittlung an. Da kann ich nichts machen. Sie hat gelitten. Sie haben getrunken. Blaubier. Seit heute Morgen. Ich murks dich ab. Weshalb? Du willst mich nicht rächen. Wollen schon, nur können nicht. Wärst du bereit, für deine Enkelin ein Risiko einzugehen? Ich riskiere gern mein Leben. Und das von allen Wanakas, mein Ehrenwort. Du bist uralt. Ich kenne das 20. Jahrhundert gut. Ich habe da eine Idee. Aber du musst vielleicht dabei dein Leben lassen. Ich hätte vor meiner Enkelin sterben müssen. Was soll ich tun? Wann soll ich es tun? Morgen Abend, auf der Gemeinderatssitzung. Gegen dich wird der Gemeinderat sicher eine Ermittlung einleiten. Werden Sie wirklich eine Ermittlung einleiten? Na, hören Sie mal, in einem Fall, in dem es um Mord geht, Mordversuch jedenfalls, wie kann man da annehmen, dass wir in so einer Situation keine gerichtlichen Maßnahmen einleiten? Dieses wahlrechtlose Gesindel, dieser Gebietsfremdling, der da mit seiner Sippschaft der Gemeinde auf der Tasche liegt, dieser Beaufort, dieser Wanaka hat gestern Abend mitten in der Gemeinderatssitzung im Gemeinderatsgebäude versucht, mich zu ermorden, zu töten. Töten oder ermorden, Frau Magistrat von Engelsbach? Wie bitte? Sie sprachen zunächst von ermorden, dann von töten. Sie müssen sich entscheiden. Ist das nicht äquivalent dasselbe? Im Recht hat kein Wort exakt die Bedeutung eines anderen Worts. Töten oder ermorden, wozu raten Sie? Die eine wie die andere Bezeichnung hat ihre Vor- wie Nachteile. Bei welcher Bezeichnung hat der Beschuldigte die besten Exekutionsaussichten? Am sichersten ist die Todesstrafe bei Anklageerhebung wegen Tötung. Das ist ein Oberbegriff. Ob versucht oder erfolgt, tut nichts groß zur Sache. Hingegen gibt es in Sachen Mord in der Rechtsprechung... Also Tötung. Klagen Sie den Beschuldigten der Tötung an. Das täte ich lieber nicht. Warum denn das nun wieder? Gelingt es mir nicht, den Tötungsversuch zu beweisen, müsste ich mit der spiegelbildlichen Höchststrafe rechnen, das heißt mit dem Tod. Wohingegen ich bei Mord zumindest nur lebenslänglich riskiere... Herr Richter, das Messer hat zugestochen. Nun ja, hat versucht zuzustechen. Gestern Abend vor dem voll versammelten Gemeinderat. Mehr als ein Dutzend Zeugen werden beglaubigen, dass es sich sehr wohl um Tötung handelt, zumindest versuchte. Sie wollen ihn also des Tötungsversuchs bezichtigen? Nichts als das. Gut. In meiner Eigenschaft als ins Vironval entsandter Föderalrichter klage ich auf Antrag des Gemeinderats Herrn Beaufort Wanacker der versuchten Tötung an. Ich werde Vorkehrungen für seinen Tod durch Erhängen treffen. Das ist hier so Usus. Das ist verfrüht. Wie das? Im Mordfall kann die Strafe unverzüglich vollstreckt werden, sobald die Anschuldigung bewiesen und das Urteil verkündet wurde. Nicht so im Tötungsfall. Mord ist aus juristischer Sicht eine Tat, bei der es keinerlei Beweiserhebung bedarf. Tötung hingegen ist gegen die Beweiserhebung abzuwägen. Abwägen? Was exakt ist unter Abwägen zu verstehen? Der Nachweis ist zu erbringen, ob der Beklagte einen Tötungsgrund hatte. Und wenn die Tötungsgründe für den Richter stichhaltig sind? Mildert das die Strafe. Bei allem Respekt. Herr Richter, Sie haben mich übers Ohr gehauen. Sie haben schließlich auf Tötung bestanden, nicht ich. Ich hätte mich mit Mord zufrieden gegeben. Gründe für eine Tötung zu finden, ist stets eine verzwicktere Angelegenheit. Man muss da schon tiefer schürfen. Aber lassen Sie uns bitte auf die Zaunangelegenheit zurückkommen, Frau Julie Martin mit Mädchennamen. Ich habe tatsächlich nur diesen Namen für Sie. Die Amtspapiere sind nicht eindeutig. Sind Sie offiziell die Ehefrau Kevin Marquers? Ich bin von Loic Devos, die Frau. Aber leben mit besagtem Kevin Marquers zusammen? Na klar, seit 7 Jahren. Aber seine Frau bin ich nicht. Ich bin dem Devos seine Frau. Sie heißen mit Nachnamen Marquers, mit Vornamen Kevin. Ja, Kevin hat meine Mutter mich gerufen. Wir waren nicht verheiratet. Was wissen Sie von dieser Zaunangelegenheit? Nichts. Und Ihr Vater? Gestorben und begraben schon vor meiner Geburt. Sie leben mit Kevin Marquer zusammen und wissen nichts von dem Zaun und den 2 Grundstücken? Nein. In der Urkunde steht, dass Sie am 12. Januar 2004 geboren sind. Ja. Und hier am 27. Dezember 2006. Ja. Wann sind Sie denn nun geboren? Da sehen Sie es ja. Wissen Sie, dass Sie bei Aussageverweigerung Knast riskieren? Ich bin ein Richter. Mir doch Schnurz. Für mich gibt es prinzipiell nur eine einzige Realität. Na, da sehen Sie es ja. Erzählen Sie mir von Ihrer Tochter, Herr Italik. Edith? Nein, Ihre Ältere, Micheline. Wieso? Sie ist tot. Ich will nicht darüber reden. Müssen Sie aber. Wieso? Kleine Mädchen sind getötet worden. Das ist Ihnen ebenfalls Schnurz. War keins meins. Ich ermittle über Ihren Tod und den weiterer 6 kleiner Mädchen. Darunter Chantal Wanacker, die man gestern gefunden hat. Und... wenn ich nicht antworte? Haben Sie Kinder? Nein. Wer ist der Mörder? Das weiß ich noch nicht. Deswegen befrage ich Sie ja. Oh ja. Ja, da sehen Sie es ja. Sagen Sie noch einmal, na, da sehen Sie es ja. Und ich lasse Sie ins Gefängnis werfen. Erzählen Sie mir, wie es dazu gekommen Warum ist. Warum sperren Sie sich nur alle so in diesem Dorf? Gekommen? Bis jetzt habe ich nie in meiner ganzen Karriere so viele Zeugen bedrohen müssen. Meine Aufgabe ist, den Mörder Ihrer Tochter finden, ihn verhaften und bestrafen, damit er nicht mehr in der Lage ist, zu töten. Wer ist der Mörder? Das weiß ich noch nicht. Deswegen befrage ich Sie ja. Oh ja. Ja. Erzählen Sie mir, wie es dazu gekommen ist. Wozu gekommen? Zum Ableben Ihrer Tochter. Aber ich war ja nicht dabei. Ich habe nicht gesehen, wer es war. Ich habe Micheline erst nachher entdeckt. Der Mörder war schon lustig. Aber Sehen Sie denn von Ihrer Wohnstätte aus die Grundstücke von DeVos und Macaire, Frau Mignot? Je nachdem, verstehen Sie? Je nach was? Ob es regnet oder ob es nicht regnet. Das ist schon ein Unterschied. Der Regen verhängt Ihnen die Sicht, Frau Mignot? Nein, aber nicht in diese Richtung. Und warum nicht in diese Richtung? Jetzt servieren Sie mich bitte nicht wieder mit einer dieser absurden Antworten ab, auf die Sie sich in diesem vermaledeiten Kaff so gut verstehen. Bei Regen muss ich in die andere Richtung schauen, weil der Bach manchmal über die Ufer tritt. Und dann ertrinken die Ziegen, dass man sie raustreiben muss, bevor das Wasser zu arg steigt. Okay. Aber es regnete nicht am Tag vom Mord an der kleinen Chantal Wanacker. Nein. Aber ich habe trotzdem nichts gesehen. Weil ich beim Notar in Durb war. Hab da was mit dem Fontaine zu unterschreiben gehabt. Ines Fontaine hat Ihnen Ihr Grundstück abgekauft. Woher wissen Sie das? Sollte geheim bleiben. Ich habe 12 Bauern vor Ihnen vernommen. Alle haben ihre Ländereien diesem Ines Fontaine verkauft. Gibt es in dieser Gegend hier ein Grundstück, das noch nicht Ines Fontaine gehört? Weiß nicht. Was ist dieser Ines Fontaine für ein Mensch? Groß. Beileibe ein Kopf größer als ich. Komisches Gesicht übrigens, weil er halb verbrannt ist. Die rechte Hälfte. Zum Glück nicht bös verbrannt. Kann der von Glück sagen. Wie hat er sich verbrannt? Oh, darüber weiß ich nichts. Und niemand hier weiß was darüber. Außer Ines Fontaine selber. Soweit ich weiß, ist es in Afrika passiert. Oder unterwegs nach Afrika. Oder unterwegs zurück aus Afrika. Er war damals so um die 20, weil er mit 19 weg ist. Und dann zurück mit 21. Mit halb verbranntem Gesicht als gemachter Mann. Jedenfalls halb gemacht. Wie wurde er in Afrika zum gemachten Mann? Darüber weiß ich nichts. Gut möglich, dass er gar nicht bis Afrika gekommen ist. Man hat mir gesagt, dass Bürgermeister Thomas Larignal ein Grundstück besitzt, das an die von Macaire und DeVos grenzt. Ja, eine Weide für die Kühe vom Larignal. Steil und total steinig. Unmöglich zu bebauen. Hat ihn Jas Fontaine jedenfalls nicht gekauft. Weshalb? Weil unmöglich zu bebauen? Nein, aber wenn man den Bürgermeister Larignal kennt und den Charakter vom Larignal, da wundert man sich nicht. Aber wissen Sie, der ist auf Krankenstation in Marienburg. Ich weiß. Erinnern Sie sich, welche Kühe sich am Mordtag auf der Weide befanden? Da gibt es seit langem nur noch eine Kuh. Weiße. Naja, nicht total weiß. Vorn schwarz, scheckig. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, Frau Mignot. Je mehr Auskünfte ich habe, desto besser kann ich diese Zaunfrage und das siebenfache Verbrechen verstehen. Ich brauche Daten, Schilderungen, Vernehmungsprotokolle. Und das ist alles, was Sie vorweisen können? Sämtliche Berichte liegen hiermit vor, Herr Richter. Eine 7-jährige Minderjährige wird vergewaltigt und getötet. Und Sie machen mit ihr in 2 Zeilen kurzen Prozess. Und mit dieser in einer. Hätte es mehr sein sollen? Was soll ich da jetzt machen? Was? Wie? Was machen? Alle Verbrechen wurden im Wald oder auf dem Feld begangen? Außer dem 5. Micheline Etterlik, die Tochter vom Heilpraktiker. Stimmt. Das 5. Verbrechen ist anders. Der Rest tot draußen auf dem Feld oder im Wald. Micheline Etterlik wurde auf dem Dachboden getötet. Die anderen Opfer zwischen 6 und 9 alt. Sie 12. Außerdem erwürgt. Den anderen Kehle durch. Und all das ist mit keinem Sterbenswörtchen in den Berichten vermerkt. Hätte es müssen? Warum haben Sie die Eltern der anderen Opfer nicht in die Zeugenvernehmungsliste aufgenommen? Sind nicht mehr hier. Alle? Weshalb? Wegen der Benzelaps. Der 2. und 3. Göre, die getötet wurden. Schlag auf Schlag, 2 Schwestern. Und die Benzelaps hatten eine 3. Eine 5-jährige Tochter. Sind weg, bevor man auch die noch tötet. Da haben es dann auch die anderen Eltern der anderen getöteten Mädchen mit der Angst zu tun gekriegt und sind weg. Haben Sie um Mitteilung der neuen Anschrift gebeten? Hä? Wäre das denn notwendig gewesen? Wie konnte es dazu kommen, dass Sie Jagdaufseher wurden? Ich bin der Sohn vom Wilddieb Norday. Man hat mich zum Jagdaufseher ernannt. Da konnte ich dann meinen Vater verknacken. Und ich kenne mich prima aus im Wald. Der Mädchenmörder muss sich auch prima auskennen im Wald. Möglich. Wahrscheinlich, ja. Wer kennt den Wald noch so gut wie Sie? Auf jeden Fall die Gomu-Brüder. Die lesen Holz auf. Auch die armen Leute. Albert Miscotti. Thérèse Berger. Nicolas Millot. Auch Ignace Fontaine. Was macht Ignace Fontaine im Wald? Spaziert er gern mit Gewehr und Hunden rum. Auf Jagd? Ja. Aber er spaziert das ganze Jahr lang mit Gewehr und Hunden darum. Auch außerhalb der Jagdsaison. Dringt tief in den Wald ein, bis wohin wieder die Wölfe zurück sind. Sind denn das Gewehr und die Hunde nicht gefährlich für die Leute? Fontaine ist ein guter Jäger. Und seine Hunde sind gute Hunde. Mir macht das keine Sorgen. Laden Sie einen neuen Zeugen vor. Eine Kuh. Die weiße. Vorn schwarz-scheckige Kuh. Von der abschüssigen Weide neben den Devosschen und Markerschen Grundstücken. Kuh. Guten Tag. Kuh. Sie grasen doch auf dem Hügel an der Grenze zwischen dem Grundstück von Herrn Kevin Marquer auf der einen und dem von Herrn Louis DeVos auf der anderen Seite. Hügel. Kuh. Haben Sie im Laufe des 7. März etwas beobachtet? Schrei. Sie haben einen Schrei gehört. Kuh. Eine Kuh hat gemut. Hügel. Schrei. Gras. Kuh. Kleines Mädchen. Es war ein kleines Mädchen, das geschrien hat. Kuh. Ein kleines Mädchen hat geschrien. Kuh. Könnten Sie das näher ausführen? Kuh. Gras. Kauen, Gras, Kuh, Grün, Braun, Nebel, Kuh, oh ja, Kuh. Kommen wir wieder auf das kleine Mädchen zu sprechen. Kuh. Sie sagten mir soeben, kleines Mädchen. Kleines Mädchen. Was ist dem kleinen Mädchen zugestoßen? Kleines Mädchen. Sie müssen antworten, das ist wichtig. Kleines Mädchen. Antworten, Wald, kleines Mädchen, laufen. Ich sehe. Was sehen Sie, Herr Richter? Was sehen Sie, wenn Sie Hunderte von Einwohnern unseres Gemeinwesens verhören? Bis zum heutigen Tage exakt 102. Ich bin Thomas Larignal, ich bin der Bürgermeister. Ich bin gekommen, damit Sie verschwinden aus meiner Gemeinde. Ich dachte, Sie sind in Mariambu. Als Kranker bin ich fort. Einem skandinavischen Heilpraktiker verdanke ich es, dass ich als Geheilter zurückkehre. Ihm verdanke ich es, dass ich wieder meine Amtsscherbe trage. Und was muss ich erfahren? Seit einem Monat ermittelt da so ein kleines Richterlichtchen wegen einem flaminschen Bastard. Wissen Sie, wie viel diese Ermittlung die Gemeindeverwaltung gekostet hat? Ich bin hier auf Antrag von Frau von Engelspaar, der in Abwesenheit des in ihrer Abwesenheit amtierenden Bürgermeisters amtierenden Verwaltungsbeamtin. Die von Engelspaar ist eine greise Witwe und hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und Sie haben sie übers Ohr gehauen, sind wegen einer schwachsinnigen Grenzgeschichte hergekommen und haben jetzt das ganze Dorf wegen einem Bastard auf den Kopf gestellt. Wir dürften im selben Alter sein, Herr Bürgermeister. Erinnern Sie sich an den Fall? Welchen Fall? Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen. Ich war noch ein Knirps. Aber man hat überall davon geredet. Sie meinen den Mann, der kleine Mädchen eingesperrt und getötet hatte? Ich konnte nicht begreifen, wie ein erwachsener Mensch Kinder töten kann. Und jetzt können Sie es? Ich habe dazulernen müssen, um solche Erwachsene jagen und verurteilen zu können. Ein Kind sollte nicht solche Gräueltaten erleiden und sterben müssen. Ich hatte 3 Kinder und alle sind tot. Die älteste neue Blatter und die 2 anderen rote Pest, die vor 10 Jahren. Hat man da einen Richter gerufen, um Nachforschungen über ihren Tod anzustellen? Hat da ein Richter die Schuldigen verurteilt? Im Krankheitsfall wird nicht ermittelt. Vor 30 Jahren hätte man den Tod meiner Kinder noch vermeiden können. Vor 30 Jahren hatten wir hier Ärzte, Medikamente und Krankenhäuser. Wer hat denen den Prozess gemacht, die uns das alles zerstört haben? Kinder sterben und mitunter werden sie getötet. Und dann ist das bedauerlich. Aber viel ist schließlich bedauerlich in dieser Gemeinde. Das Unheil hat diese Gemeinde wie ganz Europa heimgesucht. Ein so großes Unheil, dass wir uns mit unseren bescheidenen Mitteln nicht um alles Unheil kümmern können. Deswegen möchte ich Sie bitten, die Angelegenheit der zwei Schwachköpfe, DeVos und Macaire, abzuschließen und uns zu verlassen. Ich kann keine laufende Ermittlung einstellen. Sie können die Sache ad acta legen. Wenn ich finde, nach bestem Wissen und Gewissen allen Hinweisen erschöpfend nachgegangen zu sein. Wie viel wollen Sie? Ich werde Ihren Bestechungsversuch überhört haben. Er geht auf das Konto der Gereiztheit. Wenn Sie nicht abreisen wollen, dann zwinge ich Sie abzureisen und jage Sie mit Schimpf und Schande davon. Sollte es Ihnen gelingen, mich zu verjagen, dann nur im Rahmen des Gesetzes. Ich handle gesetzeskonform. Nie könnte ich Schande empfinden, wenn ich gesetzeskonform handle. Ich bin schließlich und endlich nur ein Richter. Ich richte mich nur nach der Prozessordnung. Und warum haben Sie dann noch nicht das Gespenst von dem Flaminz-Bastard verhört? Mordopfer sind nicht sonderlich objektiv. Verhören Sie das Gespenst, legen Sie den Fall ad acta und reisen Sie ab. Das kann ich nicht. Ich werde einen anderen Richter kommen lassen. Ich werde ihn kommen lassen, um Sie aus meiner Gemeinde rauszuschmeißen. Ich werde ihn kommen lassen, um Sie ins Gefängnis zu werfen. Das wäre reine Geld- und Zeitverschwendung. Ein anderer Richter kann mich nicht aus inhaltsrechtlichen, sondern nur aus formalrechtlichen Gründen zurückschicken. Das Formale ist meine Stärke. In der Tat, Herr Richter. Sie haben vermutlich die Berichte und Urschriften eingesehen, Frau Richterin? Die hätte ich ebenso gut auch nur diagonal lesen können. Sie haben sich mit altgewohnter Sorgfalt an die Vorschriften gehalten, Herr Richter. Sie haben demnach nichts in der Hand, um mich meines Amts zu entheben? Hätte ich auch nur die kleinste Unregelmäßigkeit im Verfahren entdeckt, hätte ich mir ein Vergnügen daraus gemacht, Sie in die Hauptstadt zurückzuschicken. Dermaßen verhasst bin ich Ihnen. Sie zweifeln noch? Wie geht es meinen Töchtern, Frau Richterin? Du weißt haargenau, wie es ihnen geht. Du hast deine Spione. Sie fragen nicht nach mir? Wir reden zu Hause nicht mehr über dich. Ich habe ihnen nie wehtun wollen. Dir auch nicht. Du bist neidisch und pervers. Ich führe nur Gutes im Schilde. Du hast mich gehasst, weil ich schneller als du aufgestiegen bin. Das hat nichts mit dir zu tun. Noch nicht einmal mit der Tatsache, dass du eine oder meine Frau bist. Du bist ein weniger guter Richter als ich. Du hast die ganzen Beförderungen nicht verdient. Zumindest weniger als ich. Du hältst mich als Einziger für weniger gut als dich. Du hast nie aufgehört, mich herabzusetzen. Und dabei bist du ein mittelmäßiger Richter. Wäre ich wirklich so mittelmäßig, hättest du einen Fehler in meinen Berichten entdeckt. Du bist mittelmäßig, aber pingelig. Für mich ist das Wichtigste der Hintergrund. Ich beurteile den Hintergrund. Dabei kommt man aber nicht zum Hintergrund, wenn man den Vordergrund vernachlässigt. Also schenke ich dem Vordergrund eine besondere Beachtung. Ich achte auf meine Sätze, die Wortwahl und den Tonfall. Mal donner ich, mal schmeichel ich. Mit den Eltern der Opfer etwa gehe ich ausgesprochen aufmerksam um. Werde ich zum Beispiel die Mutter des letzten Opfers, Chantal Wanacker, vernehmen, spreche ich den Namen der Kleinen nie aus. Das wäre für sie zu schmerzlich. Nie werde ich sie fragen, warum ist denn Chantal auf die Felder gelaufen? Kartoffeln klauen. Sondern warum ist sie denn auf die Felder gelaufen? Aber ich habe das so gewollt, Herr Richter. Tut mir leid. Früher, als ich klein war, da waren wir arm und ich habe gedacht, ärmer? Nein, unmöglich. Aber jetzt werden wir noch ärmer und das ist schlimm. Die Männer schämen sich schrecklich. Wir Frauen müssen den Kindern den Po abwischen, sie ernähren, ihnen eine Tracht Prügel verpassen. Wir haben den Haushalt. Wir spinnen aus Stroh Gold. Aber wenn die Männer nichts haben, haben sie wirklich nichts und schämen sich dann. Verstehen Sie, Herr Richter? Sie werden doch nicht weiter ermitteln, Herr Richter. Warum sollte ich? Weil sie eine Kartoffeldiebin war. Kartoffeldiebinnen dürfen nicht getötet werden. Werden sie getötet, verdienen sie eine Ermittlung wie alle, die keine Kartoffeln klauen. Wissen Sie, normal essen wir Pilze, weil die kosten nichts. Pilze braucht man nicht klauen, nur pflücken. Aber jetzt ist keine Pilzsaison, darum Kartoffeln. Ist Ihre Tochter schon mal beim Kartoffelklauen erwischt worden? Nie. Sie war ein kleines Schlauerle. Kannte jeden Schleichweg und Unterschlupf. Hat mir keine Sorgen um sie gemacht. Wie dumm von mir. Alles meine Schuld. Der Mörder ist schuld. Sie können nichts dafür. Hätten Sie Ihre Tochter unter Hausarrest gestellt, wäre sie ausgebüxt. Ja, stimmt. So war mein Chantalchen. Ich würde Sie gerne in den kommenden Wochen nochmal vernehmen. Da müssen Sie schnell machen. Wir Wanakas ziehen bald weg hier. Wir warten nur noch, bis Vater Beaufort Wanaka aus dem Knast freikommt. Und dann nichts wie weg hier. Wohin denn? Wissen wir noch nicht. Vielleicht in eine der Hauptstädte. Dort werden Sie noch ärmer sein als hier. Immer noch besser, als in dieser verfluchten Gegend zu leben, wo man uns die Tochter genommen hat. Wir sind hier zu lange verhasst gewesen. Und der Bürgermeister Thomas Larignal hat auch gesagt, besser wir gehen. Weshalb? Ich hasse die Wanakas nicht. Elisa Wanaka ist eine entfernte Cousine von mir. Und ich hatte was mit einer ihrer Töchter. Später ist sie gestorben. Und dennoch wollen Sie ihnen nicht helfen, den Mörder der kleinen Chantal zu finden? Vor 20 Jahren gab es noch Hoffnung für die Wanakas. Vor 20 Jahren hatte einer einen Lebensmittelladen auf der Straße nach Frankreich und ein anderer eine Schweinezucht, die gar nicht so schlecht lief. Aber Krankheiten, Krisen oder Konkurs, das alles hat sie mehr als das restliche Dorf ruiniert. Und das restliche Dorf hat jetzt so einen Hass auf die, dass sie den Wanakas nicht die kleinste Chance mehr lassen und sie bei der nächstbesten Gelegenheit wie Mücken zerquetschen. Nein, nein. Für die Wanakas ist es zu spät. Die tun gut daran zu gehen. Entlassen Sie Beaufort Wanaka aus der Haft. Ziehen Sie Ihre Anklage wegen Tötung zurück. Das fällt nicht in meine Zuständigkeit. Ich befolge nur die Anweisungen des Gemeinderats. Ich kann diese hysterische Zicke von Engelspaar sicher umstimmen, die Anklage zurückzuziehen. Zu spät, Herr Bürgermeister. Sie haben einen anderen Richter gerufen. Ich konnte ja schließlich nicht tatenlos zusehen. Ich bin ein Mann der Tat. Ich bin ein Mann von Wort. Greift wer mich an, ich schlag zurück. Ich habe Sie nie angegriffen. Sie haben das ganze Dorf angegriffen. Sie haben meine Politik, meine Entscheidungen und meinen Wertekodex angegriffen. Ich könnte Sie wegen Beamtenbeleidigung verurteilen lassen. Können. Sie würden sich strafbar machen. Was wollen Sie? Wer sagt, dass ich was will? Sie könnten mich leicht verurteilen. Aber ich habe keine Handschellen. Sie wollen also was? Blaubier? Sie kommen darauf zu sprechen. Sie haben alle im Dorf darauf angesprochen. Wenn es mir die ganzen Scherereien erspart, Sie mit Blaubier zu versorgen, dann besorge ich Ihnen welches. Aber selbst wenn ich Sie hasse, muss ich Sie doch warnen. Blaubier kann wahnsinnig machen. Haben Sie davon getrunken? Nie. Eigentlich trinken es hier im Dorf nur wenige. Das Bier flößt uns Angst ein. Das Bier macht kaputt. Ein Gläschen wird mir schon nicht schaden. Auf Dauer gewöhnen sich manche an das Bier. Aber das erste Glas ist immer gefährlich. Im ersten Glas soll man ja sehen, was man nicht sehen sollte. Na, übertreiben Sie mal nicht. Ha! Ich habe gesehen, wie Leute nackt auf der Straße rumgelaufen sind. Nach einem einzigen Glas Blaubier. Ich habe gesehen, wie Leute, Hunde, Füchse oder Ameisen geworden sind. Können wir keine Angst einjagen? Ihr Pech. Hier. Bitte sehr. Ein halbes Glas. Reicht vollkommen. Das ist nichts Besonderes. Ein völlig typisches Helles. Leichter, aber Beigeschmack. Der zweite Schluck ist schon anders. Der Beigeschmack wird bitter. Ja, was ist so außergewöhnlich an diesem Bier? Na? Na? Wer bist du denn? Na? Wer bist du denn? Du hast ja weder Gesicht noch Körper. Du hast keine Lippen und trotzdem sehe ich, wie du lächelnd auf mich zukommst. Du lockst mich außerhalb von dir. Und doch bin ich in dir. Wer bist du? Ich bin der, der die Dämmerung verdunkelt, das Feuer verbrennt und den Sturm bändigt. Wer bist du? Ich bin das Böse. Du bist mein Feind. Wenn du umherirrst und dich umhörst, dann hältst du Kurs auf mich. Wirkt so das Bier auf mich? Du hast Hunger gewarnt. Ich war schon immer ein großer Biertrinker. Deswegen habe ich auch eingewilligt, in diese Gegend zu kommen. Und warum bleibst du, kleines Richterlicht? Kleine Mädchen sind getötet worden. Ziehen dich kleine Mädchen an? Absolut nicht. Du hast deine Frau just zu dem Zeitpunkt verlassen, als deine Töchter in die Pubertät kamen. Solltest du etwa Angst gehabt haben vor der sexuellen Anziehungskraft, die sie auf dich ausübten? Scheusal. Ich hüte mich nur vor Rittern ohne Furcht und Tadel. Die mache ich schwarz von innen her. Auch ich habe meine Schwächen. Ich wäre kein Richter, wäre ich perfekt. Wenn du nicht perfekt bist, wie kannst du dir da anmaßen zu richten? Du hast Unschuldige bestraft und Schuldige laufen lassen. Ich bin immer mit größter Umsicht vorgegangen. Kann ich nicht finden. Ich habe dich scharf beobachtet. Von Anfang an war ich in diesem Fall mit von der Partie und habe dir ins Gesicht gesehen, habe mit dir geredet, war an jedem Zeugen, den du verhört hast. Auch in der Kuh? Diese Kuh hat Abscheuliches verbrochen. Ihr Fleisch wäre dir widerlich, wenn du es essen müsstest. Ich war mit von der Partie in deinen Träumen und Albträumen als Kind. Ich war mit von der Partie hinter der Scheibe, bei ihm, beim Prozess. Was für eine Scheibe? Von wem der Prozess? Der Mann, der dich in deiner Kindheit terrorisierte. Der Mann, der kleine Mädchen eingesperrt und an ihnen abscheuliche Gewalttaten verübt hat, was auch dir nicht mehr ganz geheuer war, da auch du die Neigung zu abscheulichen Gewalttaten aufkommen spürtest. Und auch du hast sie in deinen Albträumen getötet und er hat dich getötet. Und du hast sie verscharrt und er hat dich verscharrt. Und du warst vor Scham, Angst und Schreck wie gelähmt. Es ist so lange her. Es ist so nah. Ich bin in dir. Ich bin du. Du bist weit weg von mir. Ich habe manchmal was falsch gemacht. Aber meist war es nur ungeschickt. Und ich habe dich immer auf Distanz gehalten. Glaubst du das wirklich? Was ist los? Du hast dich in mich verwandelt. Nein, du! Du bist das Böse, das in meiner Gestalt auftritt. Das Blaubier hat uns verdoppelt. Dich berühren ist wie mich berühren. Ich kenne dich nicht und du kennst dich auch nicht. Du hast deine Frau nicht verlassen, weil deine Töchter in die Pubertät gekommen sind. Nein? Nein. Nein? Du hattest einfachere und groteskere Gründe. Der Justizbeamte? Ja, der junge Justizbeamte. Kein Kind, aber gerade mal 25. Ein schöner Mann. Erinnerst du dich an seinen Hintern, seinen Mund, seine Augen? Und doch hast du den Justizbeamten nicht angefasst. Du hast nie den Körper von einem anderen Mann angefasst. Du hast dich nie von einem anderen Männerkörper angezogen gefühlt. Nur von dem des Justizbeamten. Du hast dich schuldig gefühlt. Aus Schuldgefühlen bist du vor deiner Frau geflohen. Aber nein, du hattest ja nichts mit dem Justizbeamten. Nichts als Fantasien. Nein. Nein. Nein. So mordsmäßig schuldig hast du dich gar nicht gefühlt. Weniger als in den Kneipen. Du hättest heim zu deiner Familie sollen. Und du bist einen trinken gegangen. Und noch einen. Bier vor allem. Aber du warst noch lange kein Alkoholiker. Nein, es war ja nicht wegen dem Alkohol. Es war ja wegen der Stimmung, dem Rauch, den Leuten. Nur nicht heim. Nur nicht krachen. Und ich kreisch dich an. Du hast dich schuldig gefühlt, einfach so stundenlang Bier zu trinken. Nein, nicht deswegen. Nein. Nein, nein. Nein. Wegen der Arbeit. Du hast dich in deine Arbeit vergraben. Du hast dich durch deine Arbeit definiert. Du hast die Arbeit benutzt, um zu vergessen. Und um dich zu betäuben. Dir war, als ob deine Töchter und deine Frau dich verurteilten. Du warst ein Rabenvater. Und ein schlechter Ehemann. Das Blaubier lässt nach. Weg. Lass mich. Weg. Hau ab. Aufwachen, Herr Richter. Ich schlafe nicht. Ich stehe. Sie liegen. Das liegt am Blaubier, Herr Richter. Wer sind Sie, mir Vorhaltungen zu machen? Aufstehen. Einem Richter gegenüber liegt man nicht. Ich bin Ignace Fontaine. Warum liege ich? Blaubier zerstört den Gleichgewichtssinn. Das ist eine der Wirkungen. Darf ich Ihnen in die Sitzposition helfen, Herr Richter? Schaffe ich schon allein. Sie also besitzen die Hälfte vom Grundbesitz in dieser Gegend? Offiziell schon. Auch wenn ich in den meisten Fällen den Bauern nur helfe, indem ich ihnen nach bedauerlichen Konkursen die Grundstücke abkaufe. Aber auch wenn Ihr Grundbesitz mir gehört, lasse ich Ihnen immerhin die uneingeschränkte Nutznießung. Sie sind ein guter Mensch, Herr Ignace Fontaine. Alle Leute im Vironval sprechen voller Hass über Sie. Weil ich von Missverständnissen verfolgt werde. Ich hätte Sie übrigens eher treffen sollen, um mit Ihnen zu sprechen. Aber ich hatte so meine Befürchtung. Warum? Würde nicht noch ein Missverständnis nach der langen Latte von Missverständnissen aufkommen? Natürlich sind die Dorfbewohner wackere, brave Leute. Aber denen schießt die Fantasie ins Kraut. Und sie haben einen fatalen Hang, Geraune nur umgeraumt zu verbreiten. Warum hätten Sie mich eher treffen wollen? Ich fürchte, ich bin der Grund für Ihre schleppenden Ermittlungen. Weil die meisten Dorfbewohner mich für schuldig an den ganzen Morden an den armen kleinen Mädchen halten. Das ist mir klar geworden. Aufgrund der finanziellen und vertraglichen Beziehungen, die ich mit den meisten unterhalte, fürchten Sie, im Falle meiner Verurteilung in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Die Bauern fürchten etwa den Verlust der Nutznießung an ihren Grundstücken, sollte ich verhaftet und mein Grundbesitz konfisziert werden, kraft richterlicher Anordnung. Warum hält man sie für schuldig an den Verbrechen? Ich bin belastet, zumindest in den Augen der Dörfler. Wie Sie vielleicht wissen, ging ich nach Afrika, als ich auf die 20 zuging. Doch Sie wissen sicher nicht, unter welchen Umständen. Denn das ist ein heißes Eisen für die Leute hier und für mich natürlich auch. Meines Wissens bin ich der Einzige, den man hier in den letzten 30 Jahren der Vergewaltigung beschuldigt hat. Wie viele Frauen hatten Sie vergewaltigt? Ich habe nie jemanden vergewaltigt. Ich bin lediglich der Vergewaltigung beschuldigt worden. Und das auch nur von einer einzigen Frau. Julie Martin. Die Frau Kevin Marquers. Damals war sie noch die Frau von Loïc DeVos. Ich war 18, noch völlig unerfahren und scheu. Kaum zu glauben, aber ich war auch ein schönes Mannsbild. Und Frau Julie Martin versuchte, mit mir zu schlafen. Ich weigerte mich. Nicht, weil sie für mich nicht attraktiv ist. Sie war und ist noch immer bildhübsch. Nein, ich weigerte mich aus Furcht, Schuldgefühlen, aus Achtung vor Herrn DeVos. Und so beschuldigte sie mich aus Rache der Vergewaltigung. Sie zog später die Klage zurück, aber das Gerücht hielt sich so hartnäckig, dass man mir die Schuld in die Schuhe schob, als die Mädchen ermordet wurden. Darüber bin ich mir nach ein paar Monaten klar geworden. Um mich von diesem Ruf reinzuwaschen und damit sich Ihre Ermittlungen beschleunigen können, wünschte ich, man würde ein für alle Mal aufräumen. Klagen Sie mich dieser Morde an. Ermitteln Sie. Und erweisen Sie ein für alle Mal meine Unschuld. Das kann ich nicht. Und das wissen Sie auch. Warum nicht? Ich ermittle nicht direkt in Sachen Mord an den 7 kleinen Mädchen. Anschuldigungen kann ich nur bezüglich Beaufort Wanakers Versuch der Tötung der Verwaltungsbeamtin von Engelspaar erheben. Sind Sie außerdem tatsächlich unschuldig und ich hänge Ihnen Tötung an und beweise dann im Zuge meiner Ermittlungen Ihre Unschuld, dann verurteile ich mich selbst zum Tod. Entschuldigen Sie, Herr Richter, ich habe jetzt gar nicht an die Krux mit der spiegelbildlichen Strafe gedacht. Haben Sie, da bin ich mir sicher. Auch Sie halten mich also für den Schuldigen? Und glauben, ich will mich so entlasten? Ich glaube gar nichts. Ich habe Sie in Verdacht, mich manipulieren zu wollen. Ich bin einfach gestrickt. Das ist nur wenigen klar, weil sich diese ganzen Missverständnisse gegen mich verschworen haben. bin wahrlich vom Pech geradezu verfolgt. Und da finde ich nun Mittel und Wege zu meiner Entlastung und Sie können mich nicht anklagen? Aber sagen Sie mal, wozu ist diese spiegelbildliche Strafe eigentlich gut? Wir Richter besitzen viel Macht. Seit Autos, Telefone und Computer verschwunden sind, seit die Entfernungen größer geworden sind und die kürzeste Reise mindestens mehrere Tage in Anspruch nimmt, werden wir schwer kontrollierbar, sobald wir hauptstadtfern arbeiten. Und im Anklagefall verzehnfacht sich unsere Macht. Wir können dann verhören, filzen und in manchen Fällen foltern lassen. Oder den Verdächtigen sogar zum Tod verurteilen. Aber die spiegelbildliche Strafe gemahnt uns, von dieser Macht nur sehr sparsam, klug und weise Gebrauch zu machen. Sie gemahnt uns, dass auch wir dem Gesetz unterliegen. Hüten Sie sich vor der Macht, Herr Fontaine. Warum? Wenn Sie die Macht missbrauchen, richtet sie sich gegen Sie selbst, um Sie zu zerstören. Soll das eine Drohung sein, Herr Richter? Guten Tag. Setz dich. Du magst dich nicht setzen. Brauchst du auch nicht. Du heißt Edith Etelig? Ja. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Ja. Du lebst allein bei deinem Vater, dem Heilpraktiker Bruno Etelig? Ja. Hast du deinen Papa sehr lieb? Ja. Und hat er dich auch sehr lieb? Ja. Wirklich sehr lieb? Ja. Hat er dich wie ein Vater lieb? Ja. Aber auch anders? Nein? Du antwortest mir nicht. Was hast du da für blaue Flecken am Hals? Wirkt er dich? Wer? Lass ihn das nie tun. Was? Wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich zur Hilfe. Warum? Bei Grippe? Hast du Grippe? Gehabt. Mein Vater hat mich geheilt. Mit einem schwarzen Stängel. Mein Vater ist Heilpraktiker. Ich weiß. Brauch Ihre Hilfe nicht. Danke. Wie alt bist du? 11, bald 12. Ich weiß, was er dir antut. Wer denn? Wenn du mir nichts erzählst, kann ich dir auch nicht helfen. Was erzählen? Was er mit deinem Hals gemacht hat. Das kommt von den schwarzen Stängeln. Danach ist der Hals rot. Aber Grippe weg. Es gibt Dinge, die darfst du nicht zulassen. Auch nicht von einem Vater. Aber wenn es mir danach besser geht? Das macht er dir nur weiß, dass es dir besser geht. Keine Grippe mehr. Du weißt haargenau, wovon ich rede. Von der Luzine? Wie bitte? Der Name von der Blume oben auf dem Stängel. Fasst dein Vater dich an? Nein. Schlägt er dich? Nein. Wer also hat sie geschlagen? Frau Julie Martin. Beowulf. Mein Mann. Gewin Macaire? Der Macaire schlägt. Der Devos nicht. Warum hat er sie geschlagen? Wenn Sie Ihre Frau schlagen, erklären Sie ihr da groß, warum? Ich schlage meine Frau nicht. Sie sind kein Mann, Sie sind ein Richter. Warum haben Sie mich rufen lassen? Sie haben mich bereits verhört. Ich habe neue Fragen, Frau Martin. Dann stellen Sie Ihre Fragen. Ich habe noch anderes zu tun. Warum haben Sie Ignace Fontaine der Vergewaltigung bezichtigt? Weil er mich vergewaltigt hatte. Warum haben Sie die Klage zurückgezogen? Weil er mich nicht vergewaltigt hatte. Hat er Ihnen was gegeben? Um mich zu vergewaltigen? Damit Sie die Klage wegen Vergewaltigung zurückziehen. Ich hatte Mitleid. Er war halb verbrannt, bin schließlich kein böser Mensch. Wissen Sie, wie er sich verbrannte? Er war in Afrika. Und was weiter? Da unten benutzen sie noch Autos und Flugzeuge und Hubschrauber. Das ist alles gefährlich. Dabei muss er sich verbrannt haben. Übel. Wenn ich mich neben ihn leg, muss ich mich zwingen, nicht auf sein Gesicht zu achten. Ich habe keinen schlechten Charakter, aber schön ist das nicht. Ist er Ihr Liebhaber? Hat er Ihnen das gesagt? Dieser Schuft. Sie haben mir das soeben gesagt. Nichts habe ich gesagt. Haben Sie schon mit Ignace Fontaine über die ermordeten Mädchen geredet? Ignace Fontaine redet nicht mit mir. Sie vernehmen ist wie im Sand laufen. Ich bin nicht aus Sand. Wo wollen Sie hin? Entschuldigen Sie, ich muss. Erst lassen Sie mich rufen und dann müssen Sie? Dringende Angelegenheit. Na, was wird denn wohl so verdammt dringend sein? Eine Frau etwa? Frau Hotelbesitzerin? Ein paar junge Leute haben im Wald in Steinbruchnähe den Leichnam eines weiteren kleinen Mädchens gefunden. Sie sind schuld an dem Tod. Ihre Anwesenheit hier unter uns spornt den Mörder an. Der Mörder will Sie wahnsinnig machen. Der Mörder legt einen Zahn zu. Gehen Sie, Herr Richter. Gehen Sie, und das ist jetzt kein Befehl mehr, das ist eine Bitte. Gehen Sie, sonst müssen weitere kleine Mädchen dran glauben. Weitere kleine Mädchen werden dran glauben müssen, wenn ich gehe. Der Mörder wird am Ende aufhören oder einen Fehler begehen. Solange Sie bleiben, ist er auf der Hut. Ich muss mit meinen Ermittlungen fortfahren. Sie haben Hinz und Kunz verhört und eine Menge Leute mehrmals. Sie haben Pferde, Schweine, Bäume und einen Fluss verhört. Herrgott nochmal! Was haben Sie da jetzt noch hier zu suchen? Beruhigen Sie sich, Herr Bürgermeister. Wir haben durchgehalten, trotz Pest, trotz Hungersnot, trotz Überschwemmungen. Wir haben durchgehalten, aber wir sind am Ende unserer Kräfte. Wir brechen zusammen. Und Sie liegen uns seit fast einem Jahr auf der Tasche. Ich bin dabei, die Zaunangelegenheit abzuschließen. Und ich werde den Mädchenmörder finden. Sie wissen, wer es ist? Ich bin nicht mal sicher, dass es nur einer ist. Aber er steht unter Druck. Er weiß, dass ich ihn beobachte. Er hat womöglich schon einen Fehler begangen. Ich muss ihn nur noch finden. Die Mollusken waren schuld. Die was? Überall auf meinem Körper Mollusken. Kleine Knoten. Die Heilpraktiker haben die Mollusken weggemacht vor 2 Jahren. Aber überall sind die wiedergekommen und Mama findet die Mollusken gar nicht schön. Und darum hat man mir weh gemacht. Sehr weh. Wer hat dir weh gemacht, Louisette? Der Schatten, die Mollusken und das Gewicht von dem Schatten auf mir. Verstehen Sie? Hast du ihn gesehen? Schatten und dann Schmerz. Wahnsinniger Schmerz, das. Und dann aus. Was hast du im Wald gemacht? Ich bin weggerannt. Nur weg. Weg. Weil ich gesehen habe, wie die Mama ihn geküsst hat. Weg, weg. Wen hat sie geküsst? Einen Mann. Ein kurzer Mann. will nett zu mir sein. Gibt mir was zu naschen, streicht mir über den Kopf. Mag ich aber nicht. Der ist nicht mein Vater. Und jetzt der Mann, der kurze Mann, der Mama küsst, meine Mama. Da bin ich raus aus dem Haus und weg in den Wald. Deine Mutter ist noch jung. Ist es normal, dass sie ein neues Leben anfängt? Nicht mit dem kleinen, kurzen Mann. Nein, weg in den Wald. Und da der Schatten auf mir. Hat dieser Mann Zigaretten geraucht? Keine Zigaretten. Die jungen Leute, die dich gefunden haben, hatten dich nur von Weitem gesehen. Die Zigaretten sind nicht von ihnen. Ich war als Erster am Tatort. Ich habe ein wenig herumgesucht. Ich habe die Zigaretten im Gestrüpp bei deinem Leichnam gefunden. Nicht Mama sagen. Erst die Mollusken und dann die Zigaretten von dem kurzen Mann, der meine Mama geküsst hat und seine Hand, mit der er die Mama angefasst hat. Da habe ich dem die Zigaretten geklaut und bin in den Wald gelaufen. Alle rauchen. Rache. Alle aufrauchen. Und da habe ich die erste angezündet. Einmal probiert und musste husten. Und der Schatten und tat weh. Schwindelig und dann aus. Der Herr Jagdaufseher. Etterlik ist tot. Was ist passiert? Unfall im Wald. In einen Spalt im Boden gerutscht. Genick gebrochen. Ignaz Fontaines Hunde haben ihn aufgespürt. Wo hat er Etterlik gefunden? Beim alten Steinbruch. Unweit der Stelle, wo man die Kleine mit den Zigaretten gefunden hat. Wahrscheinlich seit ein paar Stunden tot. Schade. Für sie war er der Schuldige, was? Vielleicht war er schuld an der Ermordung seiner Tochter Micheline. Aber das ist längst nicht ausgemacht. Und an den anderen nicht? Sie wissen haargenau, dass er die anderen Mädchen nicht getötet hat. Wieso? Weil sie es waren. Soll das ein Witz sein? Gestern schon haben sie von der Kleinen mit den Zigaretten gesprochen. Es gibt jedoch nur drei Leute, die wussten, dass die kleine Louisette zum Todeszeitpunkt ein Päckchen Zigaretten bei sich hatte. Ich, ihr Gespenst und ihr Mörder. Ich habe die Zigaretten gesehen, als ich am Tatort eintraf. Sie sind dort erst nach mir eingetroffen. Und da hatte ich die Zigaretten schon versteckt. Gestehen Sie. Dann erlasse ich Ihnen die Todesstrafe. Sie sind krank. Ein Kranker, der bestraft werden muss. Im Gefängnis können wir Sie behandeln. Sind Sie nicht mit einer Behandlung einverstanden, töten wir Sie. Was ist geschehen, dass Sie zu so einem bestialischen Unmenschen geworden sind? Ein Vorfall in Ihrer Kindheit? Eine total glückliche Kindheit. Ich war der Herr der Wälder. Ich bin mit den Frischlingen rumgerannt. Krankheiten haben meinen Geschwistern den Rest gegeben. Aber mich haben sie verschont. Ich war schon immer närrisch nach kleinen Mädchen. Ihre aufgeschürften Knie, ihre mageren Körper, ihre Hälse, ja, ihre weißen, dann roten, blutroten Hälse. Ich hab da noch Zweifel und Gewissensbisse gehabt. Albern! Ich hab mich zusammengerissen. Die kleinen Mädchen, die haben mich rumgekriegt. Sie sind mir zugelaufen. Sie wollten, dass ich sie anfasse. Sie haben mir ihre weißen, dann roten, puterroten Hälse gezeigt. Das Dorf hat mir die kleinen Mädchen überlassen. Das Dorf hat mir gesagt. Erwürg sie. wie man Vögeln den Hals umdreht. Und schau, wie dir da ihr Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Es reicht. Sie fürchten sich vor mir. Sie können das alles beim Prozess erzählen. Es wird keinen Prozess geben. Der Gemeinderat hat Angst vor mir. Ich brauche keinen Gemeinderat, um Sie zu verhaften, anzuklagen, zu richten und zu verurteilen. Sie sind ein Vertreter der Ordnungskräfte. Sie unterstehen meiner direkten Befehlsgewalt. Dann bringe ich Sie um. Das würde nichts ändern. Mein Bericht liegt bereits im Gemeindehaus. Eine Kopie ist auf dem Weg in die Hauptstadt. Ich klage Sie, Michel Nordet, als Schutzmann amtierender Jagdaufseher im Vironval, des siebenfachen Mädchenmords an. Bitte nicht. Ich werde anständig sein. Ich werde mich zusammenreißen. Ich werde mich nur ab und zu mal gehen lassen, alle 3-4 Jährchen, ja? Man kann mich doch alle 3-4 Jährchen ein Mädchen lassen? Nur zum Druck ablassen. Weil ich Jagdaufseher bleiben will. Wissen Sie, das ist ein schöner Beruf. Und es ist so schwer für mich. Kein Mensch weiß, wie der Druck ist. Wissen Sie? Mit Schwindelanfälle. Wissen Sie, auch der Kopf, das tut weh und niemand will mir helfen. Ich bin Mutterseelen allein. Sie können sich das nicht vorstellen, wie allein ich bin. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir doch. Hier geblieben. Abhauen bringt nichts. Haltet den Mann. Alle Mann mit Waffe, ab in den Wald. Los, auf Suchaktion. Sie können die Leute zurückkommen lassen. Der Jagdaufseher ist tot. Denn meine Hunde haben ihn gewittert. Als ich ihn nachsetzte, habe ich ihn gesehen und ihm zugerufen, er soll stehen bleiben und sich übergeben. Aber da er weitergeflohen ist, habe ich mein Gewehr angelegt und geschossen. Sämtliche Richter im Königreich hätten die Verfolgung aufgenommen. Er wäre nicht weit gekommen. Warum wollten Sie ihn mundtot machen? Wollen Sie mich etwa anklagen? Ich müsste schnellstmöglich wissen, ob ich unter Strafe gestellt bin oder nicht. Ich muss Geschäfte verhandeln, da ein Heilpraktiker aus einer der Hauptstädte Heilwirkung gegen bestimmte Krebsarten und Furunkel in meinem Bier, dem Blaubier, nachgewiesen hat. Und zwar gestern. Sie also stehen hinter Herstellung und Vertrieb von dem Gift. Darum geht es. Darum wollten Sie den Jagdaufseher loswerden. Ich habe ihn umgebracht, weil er 8 kleine Mädchen getötet hat. Und weil ich ein guter Schütze bin und weil er 40 Meter von mir entfernt stand. Nun, Herr Richter, welchen Vergehens wollen Sie mich anklagen? Ich kann Sie nicht anklagen. Und der Gemeinderat wird Sie zweifellos auch nicht anklagen. Sie besitzen doch die meisten Grundstücke in der Gegend, um Salbei und Hopfen anzubauen. Darum geht's am Ende. Bier, Geld und Grundstücke. Sie verlassen uns. Wie ein Dieb. Vielen hier im Dorf ist es lieber, ich gehe, ohne mich von Ihnen zu verabschieden. Deinetwegen aber bin ich natürlich gekommen. Du wirst mir fehlen. Wir haben eine schöne Zeit zusammen gehabt. Ich könnte mit dir gehen. Und dein Hotel? Ignace Fontaine hat es mir abgekauft. Das Geschäft lief eh nicht gut. Du warst in diesem Jahr der einzige Kunde. Viele Leute werden in den kommenden Monaten und Jahren auf Durchreise hier sein. Reisende, Kaufleute, Großhändler und Betrüger. Sie brauchen ein Hotel zum Übernachten. Ignaz Fontaine wird sich kümmern. Ich will nicht mehr hier arbeiten. Das erinnert mich zu sehr an meinen Mann und an die Zeit vor der Roten Pest. Und an unsere gemeinsamen Nächte, schöne Frau. Du willst nicht, dass ich mit dir weggehe? Ich habe eine Frau und zwei Kinder in der Stadt. Du hast sie verlassen. Ich würde gerne zu ihnen zurückkehren. Selbst wenn einiges für immer in die Brüche gegangen ist, lässt sich doch anderes wieder kitten. Du bist vielleicht grausam. Ich bin gerecht. Du willst mich kaputt machen, so wie du das Dorf kaputt gemacht hast. Wie kannst du nur sowas sagen? Ich war um der Gerechtigkeit willen hier. Für die Armen. Gehören die Armen nicht zum Dorf? Flöhe gehören nicht zum Hund. Man heilt nicht die Flöhe, wenn der Hund krank ist. Die armen Leute, die du seit einem Jahr verteidigst, nur Ungeziefer. Kartoffeldiebe, Wurzelfresser, Pilzfresser. Pilzfresser? Wohl wahr. Die armen Leute suchen Pilze, um zu überleben. Gewisse Pilze jedoch sind Bestandteile des Blaubiers. Wegen der Nachfrage wird Ignaz Fontaine tonnenweise Pilze brauchen. Er muss die armen Familien aus dem Dorf jagen. Auf Befehl von Ignaz Fontaine hat der Jagdaufseher die armen Mädchen ermordet. Nein, der Jagdaufseher hat die armen Mädchen ermordet, weil er nur zu gut wusste, dass der Gemeinderat keine Umstände machen würde. Und rein zufällig passte das Fontaine in den Kram. Zufälle gibt es. Verschanzt auch du dich hinter Ignaz Fontaine? Du könntest hierbleiben und ihn schnappen. Meine Ermittlungen sind abgeschlossen. Du musst bleiben. Das ist deine Pflicht. Der Gemeinderat wird meine Ermittlungen nicht bezahlen. Ich werde dich bezahlen mit meinen Ersparnissen. Das wäre Zeit- und Geldverschwendung. Ignaz Fontaine hat 7 kleine Mädchen töten lassen. Das werde ich nie beweisen können. Bitte, bleib! Auf Wiedersehen, schöne Frau. Hau ab, elender Feigling! Die Zeugen. Ein Hörspiel von Philippe Blasbonde. Aus dem Französischen von Andra Jöckle. Komposition Christian Sanesi. In der Rolle des Richters hörten Sie Christian Redl. Hotelbesitzerin Verena von Beer. Alizée von Engelspaar Carola Renier. Loïc DeVos Samuel Finzi. Kevin Macaire Steffen Scheumann. Das Gespenst, Toni de Maillère. Jagdaufseher, Lars Rudolph. Beaufort, Klaus Manchen. Julie Martin, Marie-Lou Selem. Italik, Falk Rockstroh. Mignot, Irina Salko. Kuh, Maria Hartmann. Larignal, Uwe Müller. Zweiter Richter, Astrid Meierfeld. Elisa, Barbara Philipp. Das Böse, Thomas Neumann. Ignaz Fontaine, Roman Knischka. Edith Eterlik, Hanna Mateka. Gespenst Louisette, Lili Zahavi. Ton und Technik, Jean Schimtschak und Thorsten Weigelt. Regieassistenz, Jakob Diehl. Regie, Marguerite Gâteau. Produktion Deutschlandradio Kultur und Saarländischer Rundfunk 2008.